Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Saisonkarte. Seit mehreren Tagen hing eine Nebeldecke über der Stadt. Ich wünschte mir einen Strandurlaub herbei und schaute mir im Fernsehen Reisefilme an, ohne dass sich die Temperatur in meinem Büro erhöhte. Dies geschah erst, als zwei Frauen erschienen, die eine etwas jünger als die andere, aber keineswegs angenehmer. Es geht um meinen Schwiegersohn. Er ist verschwunden mit dem Geld meiner Tochter. Sorgen Sie dafür, dass er hinter Gitter kommt und das Geld zurückgibt. Nein, ich möchte meinen Tom wieder zurück. Das Geld ist mir egal, ich liebe den Tom. Meine Mutter versteht das nicht. Ich habe nie verstanden, wie du einen solchen Mann heiraten konntest. Dabei habe ich dir genügend Männer vorgestellt, die etwas taugen. Du verstehst nichts von Liebe, Mutter. Liebe? Das ist etwas für Romanhefte, aber nicht fürs Leben. Schon gut. Ich höre mir die Geschichte gern in Stereo an, wenn Sie dafür auch doppelt bezahlen. Es dürfte nicht allzu teuer werden. Mein Schwiegersohn ist ein ausgesprochener Dummkopf. Es wird ihm nicht gelingen, sich so zu verstecken, dass Sie ihn nicht in ein paar Stunden finden können. Also Tom ist kein Dummkopf. Er hat viele Talente. Und er ist ein sehr zärtlicher Mann. Ja, es muss ihm etwas zugestoßen sein. Abgehauen ist er. Betrogen hat er dich. Dein Geld hat er gestohlen. Und du nimmst ihn auch noch in Schutz. Schön der Reihe nach. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vor einer Woche. Er ging an ein Eishockeyspiel. Er hat eine Saisonkarte. Er liebt diesen Sport. Männer, die sich für Sport interessieren, taugen nichts. Das sind doch Kindereien. Und vor dem Spiel ist er nicht mehr zurückgekehrt. Nein, aber das Geld hat er tagsüber abgehoben. Das war doch alles vorsätzlich. Vielleicht wurde er von jemand erpresst. Erpresst? Was für ein Unsinn. Du schaust zu viel Fernsehen. Ich habe dir gesagt, mach etwas Sinnvolles. Lerne Batik, Makramee oder Glasmalerei. Aber nein, du hast dir einen Fernseher gekauft und damit begann das ganze Elend. Ich habe Tom im Bus kennengelernt. Wir waren Fan der gleichen Fernsehserie. So kamen wir uns näher. Aus einer solchen Ehe kann nichts Vernünftiges werden. Glauben Sie mir. Die beiden kramten in ihren Taschen und legten mir ein paar Scheine auf den Schreibtisch. Es war nicht viel, aber genug, um ein wenig aufzustehen und in einer netten Bar ein paar Erdnüsse runterzuspülen. Ich erhielt von den Frauen genaue Anweisungen und machte mich auf den Weg ins Hallenstadion. Ein entsetzlicher Lärm drang an mein Ohr. Ich sah Menschen, die bunt gekleidet, fürchterliche Lieder sangen und fluchten wie die Rohrspatzen. Als es etwas ruhiger wurde, suchte ich nach dem Platz, für den der vermisste Herr Reich eine Saisonkarte gelöst hatte. Macht sie alle! Schieß sie aus der Halle! Ah, das ist aber schön. Ich dachte schon, dieser Platz bleibt ewig verwaist. Waren Sie krank? Nein, gesunde Menschen tun sich so etwas nicht an. Das ist ja entsetzlich. Und dafür bezahlen die Leute freiwillig. Heute spielen sie aber miserabel. Aber was soll's? Ich bin ein Fan. Und Fans halten zu ihrem Team. Egal, was passiert. Diese Saftsäcke sollen etwas mehr kämpfen. Waren Sie vor 4 Tagen auch hier? Was für eine Frage. Ob Grippe, Beinbruch oder Ehestreit, ich bin immer hier. Und wer saß auf meinem Platz? Niemand. Deshalb staunte ich so, als Sie sich setzten. Seit Saisonbeginn ist dieser Sitz hier leer und der neben Ihnen ebenfalls. Da wurden vermutlich 2 Saisonkarten an Leute verschenkt, die sich nicht für Eishockey interessieren. Ich bedankte mich und schlich mich wieder aus dem Stadion. Selbst in den Wandelgängen traf ich auf fröhliche Fans, die ein wenig torkelten und seltsame Lieder sangen. Ich beschloss, auch weiterhin unsportlich zu bleiben. Im Polizeipräsidium traf ich auf die Nachtschicht. Und die sah nicht besser aus als bei Tageslicht. Hat sie wieder einmal eine Frau aus dem Bett geworfen, Maloney? Sie sehen zerzaust und alt aus, so wie immer. Mich schmeißt man nicht so schnell von der Bettkante. Ihre Frau bevorzugt vermutlich eher eine Fertigpizza. Die sieht leckerer aus als sie. Meine Frau isst keine Pizzas. Ich dagegen mag vor allem diese 4 Jahreszeiten, weil die das ganze Jahr über gleich gut schmeckt. Was aber haben Sie sonst noch zu fragen, Maloney? Sie sind doch nicht zufällig hier, oder? Sagt Ihnen der Name Reich etwas? Reich. Reich. Klar, da gibt es doch diesen Marcel Reich-Radetzky, oder wie der heißt. Hat er nicht einen Marsch erfunden? Tom Reich, ein eingebildeter Eishockey-Fan. eingebildet. Sind sie doch alle heutzutage. Bescheidenheit ist keine Tugend mehr. Meine jüngeren Kollegen sind auch so, führen sich auf wie kleine Kolumbos und machen sich in die Hosen, wenn einer mit der Pistole auf sie zielt. Vielleicht könnten Sie mal nachschauen, ob bei Ihnen eine Leiche herumliegt. Vielleicht eine, die eine Saisonkarte auf sich trägt. Eine Saisonkarte? Wer tut sich denn so etwas an? Ich war in meinem Leben einmal im Theater. Und was haben Sie gespielt? Ein uraltes Stück in uralten Kostümen. Da zahlt man ein Heidengeld und kriegt nicht mal was Neues geboten. Die Leiche, die ich meine, ging nicht ins Theater, sondern ins Hallenstadion zu Eishockeyspielen. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Gestern wurde ein Leichenfund gemeldet und bei der Leiche fanden wir eine Dauerkarte. Es ist das, was Sie suchen, Maloney. Genau. Frau Reich wird sich nicht darüber freuen. Ist das die Mutter? Nein, die Ehefrau. So weit haben wir es also schon gebracht. Frau Reich ist mit Tom Reich verheiratet. Und die Leiche mit der Dauerkarte ist eine Frau und kein Mann. Auf was für eine Platznummer lautet die Dauerkarte? Die stellen Fragen, Maloney. Rufen Sie morgen früh noch einmal an. Jetzt habe ich Feierabend. Meine Frau hat schon zweimal angerufen, weil der Fernseher kaputt ist. Das sind Tragödien, Maloney. Sie hat bis jetzt keine Folge der Serie Dr. Hasso, der bellende Notarzt, verpasst. Ausgerechnet heute aber macht er die Bildröhre schlapp. Jetzt muss ich einen Zweitfernseher kaufen. Und das bei meinem bescheidenen Beamtengehalt. In meinem Büro lief zwar der Fernseher, dafür war die Heizung wieder einmal defekt. Ich benötigte 3 Wolldecken, um nicht zu erfrieren. Am nächsten Morgen erfuhr ich, dass die Tote mit ihrer Dauerkarte jeweils neben Tom Reich gesessen hätte, wenn die beiden doch einmal ins Hallenstadion gegangen wären. Die Leiche der Frau wurde in der Nähe einer Kehrichtverbrennungsanlage gefunden. Der Polizist benutzte die Gelegenheit, um privaten Sperrmüll zu entsorgen. Ich schaute mich auf dem Gelände um. Es war Ödland, über das die Flugzeuge donnerten. Sie lag da hinten. Die Frau war Apothekerin und ledig. Sie lebte mit ihrer jüngeren Schwester zusammen. Sie hatte sich vor ein paar Wochen von ihrem Freund getrennt. Er lebt jetzt in Deutschland und hat ein wasserdichtes Alibi für die Tatnacht. Und was ist mit der Dauerkarte fürs Hallenstadion? Na, was soll schon damit sein, Maloney? Es gibt Frauen, die mögen es, wenn Männer sich die Köpfe einschlagen. Eishockey ist ein brutaler Sport. Ich schaue mir lieber Eiskunstlaufen an. Da sind die Röcke kürzer. Das ist eine Unterstellung, Maloney. Eiskunstlaufen hat mit Ästhetik zu tun. Das ist Ballett auf Kufen. Schweinische Gedanken haben dabei nur Männer wie Sie. Mir wird beim doppelten Rittberger richtig warm ums Herz. Er nahm Anlauf und hüpfte einmal um die eigene Achse, ehe er ausglitt und Kopf voran in einem Müllcontainer landete. Leicht ramponiert und nach faulem Gemüse stinkend ging er von dannen. Ich besuchte die jüngere Schwester des Mordopfers. Ich verstehe das alles nicht. Meine Schwester muss heimlich ein Doppelleben gelebt haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ein seltsames Doppelleben. Sie ist heimlich ins Eisstadion gegangen. Weshalb sollte sie sonst eine teure Dauerkarte kaufen? Sie interessierte sich für Theater, Oper und Kino, aber doch nicht für Sport. Oder hat sie sich nie getraut, darüber zu reden? Vielleicht hat sie sich heimlich auch Boxkämpfe angeschaut. Wer kann schon in die Seele eines anderen Menschen blicken? Mit der richtigen Brille wird auch das irgendwann möglich sein. Ihre ist auch ganz hübsch. Ach, Sie sind ein Heuchler. Brillen stehen mir nicht, aber ich vertrage keine Kontaktlinsen. Gut, ich könnte einfach darauf verzichten wie James Dean. Aber vor 2 Wochen glaubte ich, auf der anderen Straßenseite meinen Freund zu sehen. Als ich auf ihn zuging und ihn umarmen wollte, schlug ich den Kopf an. Es war ein Lichtmast. Sie nahm ihre Brille von der Nase und kniff beide Augen zusammen und tastete sich mit beiden Händen in meine Richtung vor. Sie sah so schlecht, dass sie nicht einmal bemerkte, dass ich bereits wieder die Treppe runterging. Meine beiden Klientinnen wunderten sich über die Ergebnisse meiner Ermittlungen. Sie sollen meinen Tom suchen und nicht ermordete Frauen. Dafür bezahle ich sie nicht. Die Tote hatte im Eisstadion den Dauersitz neben dem ihres Mannes. Na und? Ich glaube, er will damit etwas andeuten. Kind, du musst jetzt tapfer sein. Nenn mich nicht Kind. Das ist lächerlich. Du bist mein Kind. Das ist keine Frage des Alters. Sagen Sie es schon. Sie glauben, dass mein Schwiegersohn ein Verhältnis hatte mit dieser toten Frau. Wie viel Geld hat Ihr Mann vom gemeinsamen Konto abgehoben? 237 Franken 40. Nicht gerade viel, um ein neues Leben zu beginnen. Nur mehr war nicht auf dem Konto. Wir sparen erst seit 4 Jahren. Ich habe dir immer gesagt, dass er ein Verschwender ist. Ein Schlendrian. Was ist mit dieser toten Frau? War sie auch eine Verschwenderin? Die Tote war Apothekerin und interessierte sich für Theater und Oper. Na also! Tom machte sich nichts daraus. Kultur fand er langweilig. Eishockey, das fand er toll. Und wieso war er nie im Stadion? Was erzählst du da, Mutter? Genau, was erzählen Sie, Mutter? Woher wissen Sie so genau Bescheid? Eine Mutter spürt so etwas. Das ist Instinkt. Mutter, du verheimlichst mir etwas. Das Gekeife ging erst richtig los. Im Tierreich gab es Mütter, die ihre Jungen verstießen. Das hatte seine guten Gründe. Nur im Menschenreich ging man sich ein Leben lang auf den Wecker. In meinem Büro blätterte ich in der Zeitung und entdeckte, dass bereits wieder ein Heimspiel auf dem Programm stand. Ich machte mich auf den Weg ins Hallenstadion, diesmal mit Ohrenschutz und Flachmann. Schau dir nur diese Weicheier an! Hau ihm einen in die Fresse, wenn du schon nicht so laufen kannst. Hey, das war hoher Stock. Den Schiedsrichter sollte man in den Gulag stecken. Wer spielt heute eigentlich? Ja, soll das ein Witz sein? Hat eine Saisonkarte und von Eishockey keine Ahnung. Einer dieser Schlappschwänze, die zu viel verdienen und sich langweilen. Die Halle gehört den Fans und nicht die Typen wie Ihnen. Ja, und was ist mit den beiden Sitzen hier? Sie sagten mir, dass noch nie jemand kam und sich hier hinsetzte. Das stimmte doch nicht, oder? Da muss er doch rausspielen. Was macht er denn? Das ist doch kein Eisballett. Der bewegt sich wie ein schwuler Tänzer. Und das mit einem 3-Jahres-Vertrag. Jetzt, wo Sie sagen, fällt es mir wieder ein. Vor 3 Wochen kam eine Frau und suchte einen Sitzplatz. Ich sah sofort, dass sie noch nie in einem Hockeystadion war. Die stellte genauso blöde Fragen wie Sie. Herrgott nochmal, das war doch kein Foul. Der ist doch hingefallen wie eine faule Tomate. Simulant, Schwuchtel, Sozi, Grüner. So, jetzt brauche ich ein Bier. Die spielen sowieso beschissen heute. Er stand auf und ich ging ihm nach. Das eine Bier war schnell geleert, 3 weitere folgten. Er beschrieb mir die Frau, die er gesehen hatte, und je länger er sie beschrieb, umso mehr glich sie einer meiner Klientinnen. Meine Mutter? Das ist doch absurd. Sie war in der Eishalle und sie hat gesehen, dass ihr Mann nicht zu den Spielen ging. Einmal angenommen, es war so, wie Sie es beschreiben. Mein Mann hatte ein Verhältnis mit dieser Apotheke. Mein Mann, also was ich bezweifle. Nun gut, angenommen, es war so. Woher sollte meine Mutter den Namen seiner Geliebten erfahren? Die Sitzplätze im Hallenstadion sind doch nicht namentlich angeschrieben, oder? Vielleicht hat sie ihren Mann zur Rede gestellt und er hat den Namen seiner Geliebten verraten. Und meine Mutter hat danach die Frau erwürgt. Nein, nein, das ist lächerlich. Sie verachtet meinen Mann, mehr nicht. Also wenn schon, hätte ich die Frau erwürgen sollen, nicht wahr? Aber ich kenne die Frau nicht. Und ich bezweifle, dass mein Mann etwas mit ihr hatte. Suchen Sie weiter, Maloney. Ich vermisse meinen Tom. Ich nickte und machte sie darauf aufmerksam, dass mein Spesenkonto langsam erschöpft war. Sie überlegte lange, ehe sie mir einen bescheidenen Postcheck ausstellte. Ich ging beruhigt zurück in mein Büro und legte mich unter den Schreibtisch. Am nächsten Morgen erwachte ich mit Kopfschmerzen. Ich schluckte 2 Aspirin, trank 1 Liter Kaffee und aß dazu ein hartes Stück Brot, das seit mehreren Wochen bei mir herumlag, ohne dass es von Mäusen gekidnappt worden war. Wenig später erhielt ich Damenbesuch. Danke, aber Ihr Kaffee riecht nicht nach Kaffee. Dafür rieche ich nach Meloni. Ein großer Unterschied zwischen Ihnen und dem Kaffee kann ich nicht riechen. Nachdem Sie mir meine Morgenlaune verdorben haben, dürfen Sie wieder gehen. Nicht ohne meine Schwester. Ihre Schwester ist tot. Nicht diese Schwester. Ich habe noch eine Halbschwester. Ich wollte Sie benachrichtigen, doch Ihre Vermieterin hat mir gesagt, dass meine Schwester seit 1 Woche verschwunden ist. Sie ist auch nicht mehr zur Arbeit erschienen. Was ist das bloß für eine Familie? Meine Halbschwester Janine taugt nicht viel. Sie ist ein Vamp oder tut wenigstens so. Sie arbeitet bei einer Plattenfirma und promotet nebenbei auch noch eine Rockband. Sie raucht und trinkt und flucht wie ein Ruhrspatz. Und sie hat mir und meiner richtigen Schwester immer die Männer ausgespannt. Das klingt interessant. Wo finde ich die Vampirin? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Ich habe einen Verdacht. Janine hat mich und meine richtige Schwester immer gehasst. So sehr, dass sie die eine erwürgen könnte? Nein, sie würde sich nicht die Hände schmutzig machen. Aber sie kann Männer um ihre Finger wickeln. Und sie hat viele Finger, glauben Sie mir. Scheint auch anatomisch äußerst interessant zu sein, ihre Halbschwester. Naja, ein bisschen dick ist sie. Aber die Männer kümmert das nicht. Männer sind seltsam, finden Sie nicht auch? Bei der Polizei fand ich einen dieser seltsamen Männer. Er brütete über einem Kreuzworträtsel und duftete wie ein Mottenschrank. Ich schenkte ihm ein Lächeln. Vielleicht kann man solche Geschenke eines Tages von der Steuer absetzen, wer weiß. Na, Maloney, Sie sehen so fröhlich und ausgeglichen aus. Ist Ihnen wieder ein Klient unter den Händen weggestorben? Im Gegenteil. Ich muss mir bald ein größeres Büro mieten, weil meine Klienten Atemnot bekommen angesichts meiner Beliebtheit. Da schau her, da kommen die Damen. Eine Unverschämtheit ist das. 3 Stunden wurden wir verhört, grundlos, ohne dass ich meinen Anwalt beiziehen konnte. Schon gut, Mutter, Sie werden Ihre Gründe dafür haben. Allerdings, in der Wohnung der Toten wurden Liebesbriefe Ihres Mannes gefunden, Frau Reich. Also doch, Ihr Mann saß also nie auf der Strafbank, sondern übte sich im zweisamen Powerplay. Drücken Sie sich verständlich aus, Maloney. Es geht hier um Mord. Und nicht um Karlauer. Meine Tochter hat nichts mit dem Mord zu tun. Genauso wenig wie ich. Wir sind unschuldig. Wir verlangen Schadenersatz. Wo könnte sich Ihr Mann verstecken? Ohne viel Geld, aber mit viel Leidenschaft. Leidenschaft ist mir fremd. Da kenne ich mich nicht aus. Sie haben die Frau nicht mal leidenschaftlich erwürgt, sondern ganz eiskalt, berechnend und brutal. Was redet ihr für einen Blödsinn? Meine Mutter ist Humanistin. Humanist, Kommunist, Kapitalist, alles Mist. Was zählt, sind die Leichen. Wie war Maloney? Jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, die Hütte, natürlich. Wahrscheinlich wartet er auf mich. Wir haben immer davon gesprochen, einmal einen Winter in der Hütte zu verbringen. Nur wir zwei. Und wo ist Onkel Toms Hütte? Das ist doch Quatsch. In der Hütte erfriert man um diese Jahreszeit. Schauen Sie nach, wenn Sie es nicht lassen können. Aber sie ist vergebliche Liebesmüh. Hier, auf diesem Plan ist sie eingezeichnet. Moment, Maloney, so geht das nicht. Für Mord bin ich zuständig. Ich werde mitkommen. Wo ist die Hütte? Soll ich meine Boomboots mitnehmen? 2 Stunden später stellte er seinen Dienstwagen auf einen Parkplatz auf beinahe 2000 Meter Höhe. Die Hütte lag noch ein wenig höher. Seine Moonboots knirschten im Schnee. Ich trank ab und zu einen Schluck Whisky und fluchte schrittweise. Als wir endlich die Hütte erreichten, kamen uns 2 zitternde Gestalten entgegen. Im Namen des Yetis, Sie sind verhaftet. Handschuhe in die Höhe und Waffen in den Schnee. Wir sind nicht bewaffnet. Was soll das? Ich dachte, das sei der Rettungsdienst. Ich habe einen Knöchel verstaucht, ich kann nicht gehen und ich erfriere. Verdammte Scheiße, ich will weg hier. Ein nettes Liebesnest. Wer sind die beiden überhaupt? Doch nicht etwa 2 dieser Ballonfahrer, die vom Himmel gefallen sind, als sie die Welt umfahren wollten. Das ist Tom Reich, vermisster Eishockey-Fan. Und das da ist seine Lieblingsspielerin. Er hat sie auf dem Transfermarkt gegen die ältere Schwester eingetauscht. Leider wollte diese den Verein nicht wechseln. Da musste er nachhelfen. Er hat es mir erst hier oben gesagt. Ich habe nichts damit zu tun. Gelacht hat sie, als ich es ihr sagte. Glücklich war sie. Sie hasst ihre beiden Halbschwestern wie die Pest. Sie hätte nichts dagegen, wenn ich auch noch die andere erwürgen würde. Das stimmt nicht. Ich liebe meine Familie, auch jetzt kurz vor dem Kältetod. Sie werden es überleben. Ich habe immer noch nicht verstanden, was das alles soll, Maloney. Wen hat dieser Mann umgebracht? Und vor allem, weshalb? Tom Reich hatte ein Verhältnis mit der Frau, die ermordet aufgefunden wurde. Das da ist ihre Halbschwester. Herr Reich verliebte sich in die Halbschwester. Es gab einen Streit, in deren Verlauf die Apothekerin ermordet wurde. Moment mal, Halbschwester, Schwester, Apothekerin, Geliebte. Wie viele Frauen hat dieser Mann unglücklich gemacht? Keine. Ich habe immer mein Bestes gegeben. Das Beste ist manchmal nicht gut genug, Schnucki. Das war es dann auch. Es dauerte lange, bis der Polizist zusammen mit Tom Reich die verletzte Halbschwester zu Tale befördert hatte. Ich verwies auf meinen kaputten Rücken und lächelte. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Saisonkarte.